Fuck who did I offend, rappers? Sit back, I'm about to be. Sit back, I'm about to begin. Sit back, I'm about to. Sit back, I'm about to begin. Sit back, I'm about to begin. Sit back, I'm about to begin. Du willst Trouble, ey, komm zu Double K. Du Mutterficker, King Kollege, you don't wanna fuck with me. Ich bin Coca-Ticker, siehst du an meinem Handgelenk das Rolex-Lederarmband, Kid. Ich seh an deinem Arm das Watch mit Chronometer-Schaden. Meine Crew sind Player, als wär ich Fußballtrainer. Und du spinnst meine Schuhe aus Leder wie ein Fußabtreter. Ich bin ein Uzi, shootin' True G. Du siehst zu, wie deine Crew mehr Löcher abbekommt als Fruity Loops. Du pennst mit Dieter Bohlen, Kid, du fingerst Dieter Bohlen und nennst es mit Dieter Bohlen. Ey, ich war zu deiner Bitch und fick die Kleine auf dem Teppich. Jetzt hast du keine Bitch mehr und bist allein zu Hause wie Kevin. Du trägst Baggy Pants, Affe, und willst mich betteln? Erzähl das meiner Purple Colored Heavy Rex Jacke. Ich lass den Hennessy poppen. Scheiß auf das Rap Game, ich trage Ice Out Chains. I'm living life in the fast lane. Ich mach Scheine wie niemand zuvor, ey, mittlerweile mach ich mir Riesen als Stork. Und alle Bitches in deiner Stadt kommen zu mir, denn ich bin ein Sexsymbol. Während du mit deiner billigen Baggy Pad immer noch links wie fettes Brot. Why do I end up in so much shit? I done came way too far to be calling it quits. Jake wanna lock me up, even though I'm legit. They can't stand to see a young brother pockets get thin. Der gefährlichste Rapper im Ring, zerschmetter dein Face, du Penner bist gay. Ich fick heute nur mit deiner Mama, der Bitch Motherfucker, der deine Schwester hat AIDS. Ich fick deine Mutter dann ohne Kondom, mit die Pussy bis ich da genug hab. Und gib mir eine Spermafontäne direkt in die Augen, so wie eine Silvesterrakete. Killer, wer kann bitte so flown und wer bitte auch nur annähernd so viel Bitches und Hoes? Sag, Kid, sowas hast du Bitch nie gehört. Sowas nennt man Style, du weißt, dass deine Bitch mir gehört, Nigga.